The King höchstpersönlich, Elvis Presley mit If You Talk in Your Sleep. Sie hören Deutschlandradio Kultur, 8:44 Uhr. Planierraupen gegen Klostermauern. Mit aller Gewalt gehen die Terroristen des selbsternannten Islamischen Staats auch gegen das christliche Erbe Syriens vor. Jüngst wurden Bilder aus der Provinz Homs veröffentlicht, die zeigen, wie ein Kloster aus dem 5. Jahrhundert dem Erdboden gleichgemacht wird. Solche Bilder gehen Rafik Shami wahrscheinlich besonders unter die Haut. Der vielleicht erfolgreichste syrische Schriftsteller ist im christlichen Viertel von Damaskus aufgewachsen. Und dort in Damaskus spielt auch sein neuer Roman Sophia oder Der Anfang aller Geschichten. Das Buch erscheint am Montag, aber Edelgard Abenstein hat es schon gelesen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn ich sage, der neue Roman von Rafik Shami spielt in Damaskus, dann ist das nur die halbe Wahrheit, denn alle anderen Romane spielen auch dort. Und wenn man dann berücksichtigt, dass Rafik Shami seit 45 Jahren in Deutschland lebt, dann liegt der Schluss nahe, dass es biografische Gründe für diese literarische Entscheidung gibt. Als Student musste 1970 Rafik Shami seine Heimat verlassen und er floh vor den Knüppeln der sich damals etablierenden Diktatur des Assad-Clans, der ja bis zum heutigen Tage herrscht, wie wir wissen. Und er hat in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Er hat all die Romane, die er seither geschrieben hat, 28 an der Zahl, in deutscher Sprache geschrieben. Und immer ist der Hauptschauplatz dieser Romane Damaskus. Damaskus ist ein Sehnsuchtsort für ihn. Er ist natürlich der Ort seiner Kindheit, in der er christlich erzogen wurde. Und wie alle Kindheitsorte hat er was Magisches. Und in diesem neuen Roman werden wir auch nach Damaskus geführt. Wer spielt im neuen Roman von Rafik Shami die Hauptrolle? Was ist das dann auch für eine Art Held? Das ist Salman, Mitte 60, ungefähr so alt wie sein Autor. Mit ihm verbindet ihn außerdem, dass er eben auch vor 40 Jahren dieses Land verlassen musste. Im Gegensatz zu Shami hat er im bewaffneten Untergrund gekämpft. Unterdessen ist er ein sehr wohlhabender Geschäftsmann geworden. Import-Export-Handel treibt er mit arabischen Ländern. Und er lebt in Rom. Und es wird 2010, zu Beginn des arabischen Frühlings, die Generalamnestie in Syrien verkündet. Und der traut er, der glaubt er. Und deswegen zieht er zurück nach Damaskus, um seine betagten Eltern zu treffen und verflossene Geliebte aufzusuchen und die Kampfgefährten aus dem Untergrund damals. Er schlendert durch die Gassen von Damaskus, ganz sogar erinnerungsselig. Und all dieses vollzieht sich vor einem Hintergrund, den er nicht ahnt. Einer seiner Cousins, mit dem er seinerzeit eben in den Bergen hinter Aleppo gegen das Regime gekämpft hat, der ist unterdessen ein ganz großes Tier im Geheimdienst geworden und der stellt ihm eine Falle. Wie erzählt Shami diese Geschichte? Denn der Titel stapelt ja nicht gerade tief, indem er den Anfang aller Geschichten verspricht. Rafik Shami hat in seiner Kindheit schon die Erzählkunst des ausschweifenden Fabulierens gelernt. Und die beherrscht er bis zum heutigen Tage. Das ist etwas Wunderbares. Er springt nach vorne, er geht nach rückwärts. Also in den 50er Jahren schildert er das einigermaßen friedliche Zusammenleben von Juden, Christen und Muslimen in Damaskus. Dann geht es nach Heidelberg, dort, wo er studiert. Und dann geht es nach Rom und dann wieder zurück in die Gegenwart nach Damaskus. Das ist alles gemächlich erzählt. Das ist mit schönen Bildern, farbigen Porträts. Aber es gibt auch, und das ist das andere an diesem Roman gegenüber den vorigen, die ja sehr stark orientalisierend erzählt waren, weil sie eben auch in einer längst zurückliegenden, verlorenen Welt angesiedelt waren. Dieser Roman stellt auch die politische Diktatur in den Vordergrund. Wir begegnen Figuren, die alles andere als holzschnittartig gezeichnet sind, mit Fleisch und Blut, Geheimdienstoffizieren, ganz sinisteren Gestalten, hohen Ministern aus der Regierung, aber eben auch vielen, vielen unbekannten Leuten aus muslimischen Familien, aus christlichen Familien. Es werden Liebesgeschichten geschildert. Das ist ein ganz buntes Panorama. Und am Ende, und das ist eben richtig klasse gemacht, das ist ein ganz toller Spionage-Thriller, der sich dort ausbreitet mit einem unglaublichen Tempo und von großer Spannkraft, dass man wirklich atemlos lesen möchte. Der Titel, den wir schon mehrfach angesprochen haben, der hat ja noch einen ersten Teil, nämlich diesen Frauennamen. Der Titel spricht auch von Sophia. Das heißt, auch Frauen dürften in diesem Roman nicht unwichtig sein, oder? Ja, Sophia heißt ja die Weisheit und Witz und Humor. Shami macht etwas ganz Schönes. Also das kennen wir aus früheren Romanen auch schon, aber hier erreicht er den Zenit seiner Fabulierungskunst, möchte ich so sagen. Er legt die klügsten Sätze den Frauen in den Mund. Da wird beispielsweise darüber resoniert, was es mit den Propheten auf sich hat. Die haben sich einfach verrechnet, schon von Anfang an. Da heißt es auch Moses und Jesus und Mohammed, die haben sich einfach komplett geirrt. Vor allen Dingen, wenn man sich ihre Anhänger heute ansieht. Oder es wird resoniert darüber, warum es überhaupt keine arabischen Krimis gibt. Völlig klar, weil ein christlicher Kommissar überhaupt nicht in muslimischen Familien recherchieren darf. Da greift das Gesetz der Sippe, das da heißt, kein Staatsgesetz kann es brechen. Das Gesetz der Sippe bedeutet, jeder muss sich ihr unterwerfen, ob es sich um Ehrenmorde handelt, ob es sich um den wachsenden Fundamentalismus, den bewaffneten Kampf handelt. Jeder ist dem unterworfen. Kann dieses Buch helfen, zu verstehen, was Syrien zurzeit mitmacht? Natürlich ist es keine politische Handlungsanleitung und dieser Roman weiß auch noch nichts von den Katastrophen heute. Er spielt ja wesentlich im Jahre 2010. Aber er fühlt dieser Gesellschaft den Puls, ganz insbesondere deswegen, weil er die Unfreiheit der Frauen ins Zentrum stellt und die Art, wie sie sich daraus befreien könnten. Deswegen ist es eine Tragödie, es ist voller Drama, voller Spannung und voller Poesie und es ist aufklärerisch im besten Sinne und darüber hinaus hochunterhaltsam. Edelgard Abendstein über Sophia oder Der Anfang aller Geschichten. Der neue Roman von Rafik Shami erscheint am Montag bei Hansa, umfasst 478 Seiten und er kostet 24,90 Euro.